unsere Fahne, unsere Fahne weht im Wind. Man erkennt uns an unserer Fahne, weil wir besoffen sind. Wir laufen hier die Straße lang und wir singen unsere Lieder. Ach, das ist so wunderschön, das geht durch Mark und Glieder. Keine Ahnung, wo lang, keine Ahnung, wohin. Na gut, dass wir ne Fahne haben, na jetzt macht alles Sinn. Unsere Fahne, unsere Fahne weht im Wind. Man erkennt uns an unserer Fahne, weil wir besoffen sind. Wir laufen immer noch die Straße lang, und zwar Scheide in Glied. Und ja, ihr könnt's erahnen, immer mit dem gleichen Lied. Unsere Fahne, ey, die ist schon was, darauf bilden wir uns was ein. Und jetzt geht's in ein Gasthaus und dann hängen wir uns einen rein. Unsere Fahne, unsere Fahne weht im Wind. Man erkennt uns an unserer Fahne, weil wir besoffen sind. Fahne am frühen Morgen, Fahne im Abendrot. Wir folgen unserer Fahne bis in den... Hätte da jetzt nicht tot kommen müssen? Unsere Fahne, unsere Fahne, unsere Fahne weht im Wind. Man erkennt uns an unserer Fahne, weil wir besoffen sind. Unsere Fahne, unsere Fahne weht im Wind. Man erkennt uns an unserer Fahne, weil wir besoffen sind. Auf das ist da. Fahne, verstehst du? Fahne, nicht, weißt du, nicht Fahne, sondern Fahne, weil, also Fahne, weißt du, das ist genial, verstehst du? Fahne. Oh, zieh dir mal den rein. Ey, Mann, du stinkst echt wie ein Schwein, Alter. Was, du stinkst, du Arsch. Hauch mich mal nicht an, Alter, mega eklig. Komm doch her, wenn du was willst.